Am besten sollte die Biodiversität dort geschützt werden, wo sie am höchsten ist. Das klingt einfach und bestechend und wäre sicher auch eine gute Methode, um die Mittel dort einzusetzen, wo am meisten bewirkt werden kann. Aber so einfach ist es leider nicht. Biodiversität hat viele Facetten. Entsprechend kann man unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. Drei davon sind besonders wichtig. Artenreichtum, endemische Arten, die nur in bestimmten Gegenden vorkommen, oder Wildnis, in der der Einfluss des Menschen am geringsten ist. Je nachdem, welche Kriterien zum Tragen kommen, sieht das Ergebnis ein wenig anders aus. Am Beispiel von Vögeln ist das gut darstellbar. Den größten Artenreichtum findet man in den Anden, im Amazonasgebiet, in der afrikanischen Grabenzone, das heißt in Teilen Ruandas, Ugandas, Kenias und Tansanias, sowie am Südabhang des Himalayas. Allerdings sind Arten nicht gleich selten. Manche kommen fast auf der ganzen Erde vor. Andere, wie der Klagweber, findet man nur in bestimmten Gegenden. In diesem Fall in ein paar Wäldern und Feuchtgebieten Kenias. Manche Arten sind sogar nur auf einem einzigen Berg oder auf einer kleinen Insel anzutreffen. Wo aber leben die meisten endemischen Vogelarten? In den Anden und am Mount Kamerun in Westafrika, auf Madagaskar, Sri Lanka und den Inseln in Südostasien und Ozeanien, vor allem auf den Philippinen. Filtert man schließlich nach dem geringsten Einfluss des Menschen, also Gebieten, die als wild mit intakter Biodiversität gelten, sieht das Ergebnis abermals anders aus. Hier fallen die großen Urwälder im Amazonas, im Kongo und in Südostasien positiv auf. Aber anders als bei den Kategorien davor, auch die großen Wildnisgebiete in Nordamerika und Russland. Allerdings gibt es trotz unterschiedlicher Kriterien auch Überlappungen. Die wertvollsten Gebiete liegen, egal welche der drei Kategorien zum Zug kommt, überwiegend in den Tropen. Vor allem in den tropischen Bergregionen und auf tropischen Inseln. Insbesondere in den Anden, in den Bergen Ostafrikas, im Himalaya, auf Madagaskar, Sri Lanka und auf den vielen Inseln in Südostasien und Ozeanien. Ganz gewiss nicht bei uns in Mitteleuropa. Wie überhaupt nur selten in den reichen Ländern des globalen Nordens.